Hallo, meine lieben Freunde. Wir machen hier eine neue Serie und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin sehr tief bewegt. Tief bewegt, erfüllt von Dankbarkeit, aber auch Traurigkeit. Und das ist der Grund, warum wir diese neue Serie machen. Wisst ihr, wir haben einfach gesehen und erlebt und manchmal habe ich sogar mich gefragt, ob ich einen Fehler gemacht habe, so intensiv über den neuen Bund zu lehren. Aber der Herr hat mir eben gezeigt, wir müssen das korrigieren und ajustieren, was auch der Apostel Paulus getan hat, nachdem seine Botschaft vom neuen Bund und von der Gnade missbraucht wurde. Und das ist auch der Grund dieser Serie. Der Grund dieser Serie ist, dass wir Dinge korrigieren wollen, klarstellen wollen, Dinge, die falsch gelaufen sind, die auch falsch verstanden wurden, die wollen wir jetzt ins Reine bringen. Wisst ihr? Ihr kennt mich ja schon. Die Liebe ist das Größte. Am Ende deines Lebens, wenn du dich geliebt hast, hast du versagt. Das ist einfach die Wahrheit. Ohne Liebe sind wir nichts. Und darum ist es so wichtig, dass wir, auch wenn wir über den neuen Bund reden, über den neuen Bund lehren, den neuen Bund erkannt haben, Liebe ist doch wichtiger als unsere Lehrmeinung. Liebe ist doch wichtiger als zu glauben, wir müssen Recht haben. Und ich bin eine Person, ich habe verstanden, so gut man es verstehen kann, bestimmt wird mein Verständnis immer weiter wachsen, wie wichtig eben die Liebe ist. Und von dem her, wenn ich in meinem Leben nicht liebe, bin ich als reiner einer, der sein Leben nicht erfolgreich gelebt hat. Und das möchte ich euch immer wieder mitteilen und werde ich auch nicht müde sein. Und meine Liebe für euch, meine Liebe für die Wahrheit, meine Liebe zu Jesus, die hat uns motiviert, jetzt diese Serie aufzunehmen. Und wir fangen an, damit einmal wieder etwas aufzufrischen. Was ist der Neubund eigentlich? Und wisst ihr, und bestimmt ihr, die die Serie gehört habt, für euch ist das jetzt nichts Neues, aber trotzdem wollen wir wieder ein bisschen auffrischen. Der neue Bund ist nichts anderes als ein alter Bund. Ich habe nicht gesagt, der neue Bund ist nichts anderes als der alte Bund, als ein alter Bund, in dem Sinn er ja schon circa 2000 Jahre alt ist. Vor fast 2000 Jahren hat Jesus mit seinem Blut im Himmel diesen neuen Bund versiegelt. Also ist er nicht mehr neu. Aber er ist der neue Bund, weil er dem alten Bund gegenübersteht. Da gibt es ja zwei Bünde, es gibt mehrere Bünde in der Bibel, das verstehen wir auch. Aber es gibt einen alten Bund, das Gesetz und Mose, und es gibt einen neuen Bund, Jesus Christus. Johannes hat gesagt in seinem Evangelium, das Gesetz kam durch Mose, aber die Gnade und die Wahrheit kam durch Jesus Christus. Jesus Christus ist die Wahrheit und er hat die Gnade gebracht und er ist gekommen und hat einen neuen Bund versiegelt. Der neue Bund ist kein Vertrag, so wie wir ihn machen in Ehen, da machen wir Eheverträge. Leute, die sehr viel Geld haben und wohlhabend sind und heiraten, die wollen sich absichern und die machen dann gewisse Eheverträge. Aber der neue Bund ist kein Vertrag. Gott hat nie vertraglich dir etwas zugesichert. Und das möchte ich wieder mal auffrischen. Vertraglich hat Gott dir nichts zugesichert. Gott hat seinen eigenen Sohn geschickt, der hat sein Blut ausgegossen. Mit diesem Blut fuhr er dann auf in den Himmel und das hat er dann vor dem Vater repräsentiert und gesagt, Vater, hier ist das Blut. Und dieses Blut repräsentiere ich vor dir. Und dieses Blut ist auf der Arche des neuen Bundes, auf der Bundeslade des neuen Bundes, die im Himmel ist, vor dem Vater. Und das Blut spricht permanent eine neue Sprache. Nämlich welche Sprache? Es ist alles okay. Zwischen mir und meinen Kindern ist alles okay. Und jedes Mal, wenn der Vater auf das Blut sieht, weiß der Vater, es ist alles okay. Es ist ein ewiger Bund geschaffen worden zwischen Gott und Jesus Christus und wir sind da hinein inkludiert. Ich habe mein Blut nicht vergossen, also habe ich hier nicht direkt einen neuen Bund geschlossen mit Gott. Da wurde ja kein Blut vergossen von mir. Das Blut hat Jesus vergossen und sein Blut hat er vor dem Vater repräsentiert. Und dieses kostbare Blut, dieses herrliche Werk, das Jesus getan hat, hat diesen Bund ein für alle Mal besiegelt. Und die Bibel nennt ihn einen ewigen Bund. Ich mache keine Lehre hier über den neuen Bund. Ich mache das erste Mal eine kurze Auffrischung wieder, eine Zusammenfassung, was ist der neue Bund wirklich? Und diesen ewigen Bund, den Jesus geschaffen hat durch sein wunderbares vergossenes Blut, in diesem ewigen Bund hat der Herr so viele Dinge inkludiert, nämlich meine ewige Erlösung. Und auch nicht nur die ewige Erlösung, das heißt in Zukunft alle Ewigkeit mit Gott leben zu dürfen und mit Jesus im Himmel leben zu dürfen, sondern eine ewige Erlösung, die jetzt schon auf dieser Erde beginnt und die mir jetzt alles auf dieser Erde gibt, was bereits Jesus Christus gehört. Und denk dran, es gibt keinen Vertrag, wo Gott dir garantiert, dich zu segnen. Es gibt einen Bund, in dem Gott versprochen hat, ab sofort, jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, der ist in Christus hineingekommen und dadurch wird er eins mit ihm, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und in dieser Einheit, Jesus und ich sind jetzt völlig eins geworden, darum ist jemand in Christus, er ist eine völlig neue Schöpfung. Altes ist weg, vergangen, das existiert nicht mehr. Neues ist geworden. Warum neu? Weil ich in Christus bin. Durch diesen neuen Bund kam ich in ihn und er in mir. Und jetzt lebt Christus in mir, drückt sich durch mich aus und jetzt bin ich in Christus und das ist die Garantie der ewigen Sicherheit. Der Vater kann mich nicht mehr für meine Sünden verdammen, weil Jesus Christus die Verdammnis dafür erlitten hat. Das Einzige, was ich brauche, ist Glaube an das Werk des neuen Bundes. Mit anderen Worten, in dem Maße, wo ich glaube und im Herzen ergreife und sage, ich erkenne an, dass Jesus Christus einen Bund besiegelt hat und er hat mich inkludiert in diesen Bund, er hat mich da hineingegeben in diesen Bund, in dem Maße, wo ich das glaube, in dem Maße werde ich auch permanent alle Fülle des neuen Bundes erleben. Und da gibt es nicht mehr Verheißungen einzig und allein, sondern da gibt es auch Gottfakten, die ich gerne so nenne. Was heißt das? Alles, was er gesagt hat, das bereits getan wurde, darum brauche ich nicht mehr bitten. Das gehört mir. Das nehme ich nicht nur mehr. Das nehme ich durch den nehmenden Glauben, indem ich aufhöre zu bitten, indem ich Danke sage, indem ich es ergreife und ich es einfach handeln genieße. Ich muss handeln, um das zu haben, was bereits mir gehört. Und das ist dieser herrliche, dieser geniale neue Bund. Gott und ich sind jetzt eins geworden durch Jesus Christus. Niemals kann Gott sich von mir abwenden, auch nicht, wenn ich sündige. Warum? Weil ich bin ja nicht in den neuen Bund hineingekommen, indem ich aufgehört habe zu sündigen. Ich bin in den neuen Bund hineingekommen, weil Jesus Christus für mich das gesamte Gesetz erfüllt hat. Und wisst ihr, natürlich, auf keinen Fall werde ich jemals mich wagen, auch nur im Ansatz zu denken, dass Sünde kein Problem ist. Die Sünde ist ein Riesenproblem. Die zerstört unser Herz, die macht uns kaputt, unser Denken beeinflusst sie, unsere Beziehung macht sie kaputt. Die Konsequenzen, die sind tragisch, sie betrübt das Herz Gottes. Natürlich kann das Herz Gottes betrübt werden. Aber die Sünde ist nicht das, was mich mehr von Gott trennt. Weil ich wurde ja nicht mit Gott vereint, weil ich aufgehört habe zu sündigen, wurde ich mit Gott vereint, weil Jesus Christus einen Bund geschlossen hat. Eine Vereinbarung, die ein für alle Mal steht. Und Gott ist ein bundestreuer Gott und Gott handelt niemals gegen den Bund, den er geschlossen hat. Mit anderen Worten, niemals wird Gott irgendetwas tun, was gegen sein Bundesversprechen ist. Und sein Bundesversprechen ist, du gehörst jetzt mir. Du bist eine Neuschöpfung, es ist Frieden geworden zwischen dir und mir. Und du hast gar nichts gemacht dafür. Du hast es einfach im Glauben angenommen. Und im neuen Bund verspricht uns Gott, dass er uns niemals mehr außerhalb von dem, der wir in Christus sind, behandelt. Niemals mehr. Mit anderen Worten, Gott sieht mich nicht mehr als eine alte Schöpfung. Er sieht mich als neue Schöpfung. Mit anderen Worten, Gott sieht mich nicht einen Sünder, der errettet ist. Gott sieht mich einen Gerechten und Heiligen, der durch den neuen Bund, durch das vollbrachte Werk des Jesus Christus neu und heilig wurde. Und wenn wir mal verstehen, dass der neue Bund Jesus alles gekostet hat, er hat ihm alles gekostet. Er hat ihm unwahrscheinliche Qualen, Leiden, Schmerzen gekostet und das Ausgießen des eigenen Blutes. Sogar das Verlassensein vom Vater, 3 Tage, 3 Nächte in der Hölle zu sein, in Hades zu sein, alles hat es Jesus gekostet, damit wir nicht nur eines Tages am Ende unseres Lebens in den Himmel kommen können, damit wir jetzt bereits in der Fülle des Leben Gottes leben können, weil es einen Bund gibt, eine ewige Zusicherung. Ich werde euch niemals verlassen, ich werde euch niemals versäumen. Alle meine Versorgung gehört euch, die Heilung gehört euch. Ich habe bezahlt. Jesus bezahlte für alles, wie es auch so schön hier draufsteht. Jesus bezahlte für alles. Und das ist der neue Bund. Kein Vertrag, der brüchig ist. Auch wenn ich untreu bin, sagt Paulus, so bleibt er dennoch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also wieder daran, euch zu erinnern, was der neue Bund ist. Eine ewige Zusicherung Gottes an Jesus Christus, dass er immer treu sein wird, egal was wir, die wir in Christus sind, jetzt auch machen. Und wenn wir das mal verstehen, dann werden wir auch unser Leben vorsichtiger leben vor unserem Gott. Mein lieber Freund, der neue Bund ist doch so herrlich und so schön. Wir lernen, in ihm voll zu leben. Danke, bis zum nächsten Mal.